frag ich mich, hat das alles noch einen Sinn? Was kann ich allein schon ausrichten? Alles wird vernebelt und verfällt in Wahnsinn. Doch woran will ich mein deutsches Land? Woran sollte ich mich halten? Da draußen alles willlos vorüber. Sie doch in meinem Herzen brennt der Kraft der Alten. Zusammenstehen mit dem Mut der Alten führen wir das Land aus der Krise, bevor es voll die Heimat.